wollte nie erwachsen sein. Thank you. Es ist schön hier bei euch in Nürnberg, Leute. Der Gott tief in mir, bin ich ein Kind der Liebe. Erst dann, wenn ich dich mehr spüren kann, weiß ich, jetzt ist für mich zu spät, zu spät. Thank you.